Radio. When Liszt first began to communicate music to me at length, he used to do so by guiding my hands over the pianoforte keyboard, rather in the same manner as automatic writing is performed. But he has changed his method now, and he usually dictates music note by note, in the same way as some of the other composers. He usually speaks in excellent English, which I think he's practiced a great deal since leaving our world. But when excited, he lapses into German. Sometimes he uses French. I can usually see Liszt quite clearly whilst he's communicating, although there are times when I hear his voice but cannot see him at all. When he offered to transmit Grubelei to me in the presence of three British Broadcasting Corporation officials, I felt his presence in the room at first. Then he appeared very clearly before me, looking very calm. He gave this piece of music by the process of dictation, and it was some weeks before I could play it passably well after having been given tuition by him. This turned out to be rather complicated for me to follow, as the key signature contains six sharps, and the time signature is 5-4 in one hand against 3-2 in the other. I was alarmed to find him attempting to communicate a piece of such a tricky nature, which appeared on paper to be disjointed. I asked him why he did not choose something more spectacular, such as a new Hungarian Rhapsody, which I thought would make a greater impression on the BBC officials. But he replied, with a little smile, that he thought the music he was giving to me would be far more impressive to them than a Hungarian Rhapsody. After I had taken down about 24 bars from him, I wanted to hear what the music sounded like. On paper, it appeared to me rather strange-looking, with accidentals thrown in apparently indiscriminately, strange-looking chords. So I turned to the BBC officials and asked whether they would mind if I tried to play it over. But alas, I found I couldn't play it because I couldn't get the right rhythm. I found it quite impossible to cope with 5-4 against 3-2. One of the BBC officials then offered to play it through, and he sat down at the piano, played what we'd got so far. Then he sat back, gazing at the manuscript in front of him, and there was a hush for a few seconds, and I wondered whether he was going to say, "Well, I don't think much of that." But he turned round to me very slowly and said, "Mrs. Brown, I think you've got something here." You can imagine how relieved I was to know that the music List was dictating was actually something considered quite valuable. At first, I didn't care very much for Grubelai, but now it's grown on me, as some pieces of music can, and I think perhaps it's one of the most beautiful pieces that List has ever dictated to me or given to me. He must by now have communicated some 200 pieces of pianoforte music of various types, Hungarian rhapsodies, very complicated pieces which are difficult to play, and some which are not so difficult but are perhaps quite enchanting to listen to. But I think of all the pieces he's given me, this one is the most precious to me, especially as he so kindly communicated it in front of witnesses. Ja, wir hörten soeben Rosemary Brown. Rosemary Brown war ein englisches Musikmedium und lebte von 1916 bis 2001. Nach ihren eigenen Aussagen seien ihr die Werke von verstorbenen Komponisten übermittelt worden. Sie behauptete Werke unter anderem von Liszt, Brahms, Bach, Rachmaninoff, Schubert und so weiter, seien ihr diktiert worden. Brown hatte, so sagte sie selbst, keine reguläre musikalische Ausbildung. Jedoch gibt es die Vermutung, dass sie sehr wohl eine intensive Musikausbildung hatte, dies aber wegen einer schweren Amnesie vergessen hat. Ihr Hausarzt jedoch und ein Parapsychologe beschrieben Brown als geistig völlig normal. In den 60er Jahren begann Brown ein intensives musikalisches Selbststudium. Seitdem schrieb sie mehrere hundert Kompositionen, welche ihr angeblich von besagten verstorbenen Komponisten diktiert wurden. 1969 wurde sie durch die BBC einem Test unterzogen. Sie sollte während einer Sendung Kontakt mit einem Komponisten aufnehmen. Es gelang ihrer Meinung nach mit dem Komponisten Franz Liszt. Da das Stück jedoch für sie zu schwierig war, um zu spielen, übernahm ein professioneller Pianist die Aufführung. Dieses Stück haben wir anfangs gehört, es heißt Grübelei. Der Ausschnitt, den wir soeben gehört haben, entstand während dieser BBC-Sendung, das Interview mit Brown selbst. Das Stück Grübelei wurde nach der Session von einem Liszt-Experten geprüft, welcher unverkennbare Übereinstimmungen mit dem Stil des Komponisten feststellte. Viele Musiker und Komponisten kamen zu dem Schluss, dass der Stil der Komposition von Brown zwar den Stilen der verstorbenen Komponisten ähnlich sei, jedoch sei es eine mindere Qualität, also nicht die Qualität, die man von den Originalkompositionen erwarten durfte. Andere Musiker jedoch kamen zu dem Schluss, dass die Musik definitiv nicht von Rosemary Brown stammen kann. Ja, unsere heutige Sendung beschäftigt sich eigentlich mit Medien und der engen Verknüpfung von Medienphänomenen in technischer Hinsicht und in spiritistischer. Und zwar fing es eigentlich an, geschichtlich mit den mit der Geschichte der Bewegung des Spiritismus in Amerika, mit den Fox-Schwestern, die 1848 Klopfzeichen in ihrem Haus wahrnahmen und dann eine Art Morse-Code zur Verständigung mit diesem Klopfgeist erfunden haben oder auch benutzt haben, weil den Morse-Code gab es schon seit 38 oder 37, Entschuldigung. Und haben dann versucht, mit diesen, wie sie dann herausgefunden haben, Hausierer, verstorbenen Hausierer zu kommunizieren und traten dann erstaunlicherweise vor zahlendem Publikum auf und hatten dann meistens eine Besuchermasse von ungefähr 400 Leuten, wo sie dann ihre Verbindung mit den Geistern durch Klopfen vorführten. Da rein fällt dann auch die Gründung der Spiritistischen Kirche in Amerika und 1950 wurde eine spiritistische Zeitung gegründet, die auch sich dann auch direkt auf das technische Medium bezieht. Die Zeitschrift hieß der Celestial Telegraph, also der himmlische Telegraph. Ja, diese Klopfzeichen, diese nennt man auch Rappings. Wenn das auftritt, das ist ein Phänomen, ein paranormales Phänomen, das man sehr häufig hat, auch unter anderem bei Poltergeist-Phänomenen. Wir hören jetzt einen solchen Rapping-Fall, und zwar ist das der Spukfall von Pursruck. Pursruck ist ein kleiner Ort in Bayern. Diese Klopfgeräusche dort traten immer nur in Gegenwart zweier junger Schwestern auf. Und die waren stets am heftigsten, wenn die beiden Mädchen nebeneinander im Bett lagen. Hans Bender, welcher den Fall untersuchte, war davon überzeugt, dass es sich hier um einen paranormalen Fall handeln muss, da die Mädchen während des Auftretens der Geräusche unter Beobachtung standen. Von daher existiert auch eine solche Aufnahme. Worauf man noch einwenden könnte, dass die Fox-Schwestern zum Beispiel 1888 zugegeben haben, dass sie ihre Klopfgeräusche durch das Fußgelenk produziert hatten. Ja, also eine Fake. Gut, wir hören jetzt den Spukfall von Pursruck. Laut. Ich hab Angst. Angst. Ich hab Angst, Tom. Ich hab Angst. Ja. Nun, von diesem Rapping ist es eigentlich nicht weit zu den schon vorhin genannten Poltergeist-Fällen. Auch hier haben wir ein eindrückliches Beispiel. Und zwar ist das der Poltergeist von Enfield. Enfield ist ein kleiner Stadtteil nördlich von London. Und da wurde von 1977 bis ungefähr September 78 wurde ein bisher unbekannter Aufwendigkeit ein Poltergeistfall untersucht. Eine Mutter mit ihren vier Kindern waren die Opfer dieses Poltergeistes. Und neben den typischen Anzeichen eines Poltergeistes, wie zum Beispiel unerklärliches Türschlagen, laute Knallgeräusche, sogenannte eben Wrappings, Möbel, die sich von selbst bewegen, Menschen, die im Raum schweben und extreme Temperaturwechsel, waren vor allem die beiden Töchter, Janet, die war damals 11 Jahre alt, und Margaret, die war 13 Jahre alt, Opfer eines Besessenheitsphänomens. Die beiden Mädchen sprachen über Stunden mit einer tiefen, männlich klingenden Stimme. Mehrere hundert Stunden Interviewmaterial wurde aufgenommen, unter anderem auch darum, um die Stimme identifizieren zu können. Die Stimme der Mädchen selbst behauptete ein 72-jähriger verstorbener Mann namens Bill aus der Nachbarschaft zu sein. Wir hören nun einen Ausschnitt aus diesem Interviewmaterial. Hello. Yeah, hello. Goodbye. How he did that. Now, you're going to tell me how you knocked that settee over. Oh, come on, tell me how you knocked it over. By the bottom. You what? You got what? Pulled it by the bottom. Yes. Underneath. Underneath it, yes. Yes. Then what did you do? Make Janet come in the room first. Why did you have to make Janet come in the room first? So she gets the blame. So she gets the blame? Yes. Could you do it if Margaret came in the room first? Might be her. Or if Mrs. Hodgson came in the room first, could you do it then? No, she's too old. She's too old? Could you do it if I came in the room first? No. Well, what's age got to do with it? What difference does it make? How I take energy from young people, not old ones. Oh, you only take energy? Yes. Why can't you take energy from old people? They use it all in the day. Pardon? They use it all. Oh, old people use more energy during the day. And do young people store it up then? Yes. How do you take their energy? Get shock. You take it by electric shocks? More. Do you take electrical energy then? Yes, I can. If you can? I can take electrical. You can take electrical, yes, energy? If you don't take that energy, could you tip the settee up if you didn't take that energy? No, I couldn't. You couldn't. Impossible. Do it? Impossible? Yes. You always have to use energy from people? Yes. Can't you take energy from anything else? No. You can't? No. What else can you do with energy? Tip it out over, pull plugs out. Yeah, but you can do other things, can't you? Put books through the window. No, put books through the window. Who put the books through the window? I did. You did? I took a shortcut and put it through it. Oh, I see. How would you have done, if I'd have said to you, put that book through the window, without breaking the window, how would you have done it? Open the window and fail. Sorry? Opened the window and thrown it out. You would have opened the window and thrown it out? It's a Peggy's window, front room. Yeah, but could you have thrown it through the glass itself without breaking the glass? Yes. How would you do that then? Dematerialise it, wouldn't I, didn't it? You would dematerialise it? Yes. How do you do that then? I don't know, but I'll do it somehow, don't I? You don't know how you do it? No. A gift. It's a gift, is it? Well, surely you should know how to do it. Paper. Ja, ein Arzt, der bei diesen Interviews herbeigezogen wurde, erklärte, dass eine solche Sprechweise mit den Stimmorganen der beiden Mädchen gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, unser nächstes Thema ist dann jetzt stärker radiobezogen, weil wir gehen jetzt langsam in die Welt der Apparate. Also die Stimme war immer schon der Vermittler zwischen den Lebenden und den Toten, also auch in Form von Wiedergängern, wie hier dieser Stimme von Bill. Mit Aufkommen von Apparaten wie dem Telegrafen oder dann auch der Wachswalze zum Aufnehmen von Stimmen, kam die Idee auf, dass man Stimmen auch mit technischen Medien, also Stimmen von Toten mit technischen Medien aufzeichnen könnte. Dazu hat Thomas Alva Edison gesagt, Ich denke seit einiger Zeit darüber nach, eine Maschine oder Apparat zu konstruieren, die von Persönlichkeiten, die in eine Existenz oder auf ein oder auf Übersetzungsfehler oder eine andere Sphäre hinübergegangen sind, bedient werden könnte. Ich behaupte nichts, weil ich nichts über das Thema weiß. Über dieses Thema hat kein Mensch Wissen. Aber ich behaupte, dass es möglich ist, eine Vorrichtung zu bauen, die so empfindlich ist, dass wenn es Persönlichkeiten in einer anderen Existenz oder Sphäre gibt, die in Kontakt mit uns in dieser Sphäre treten wollen, dieses Gerät ihnen zumindest eine bessere Möglichkeit gibt, zu kommunizieren, als Tischerücken und Klopfzeichen und Ouya-Bretter und Medien und die übrigen kruden Methoden, die jetzt angeblich das einzige Mittel der Kommunikation sind. Man merkt auch dann, dass der Spiritismus und das Radio, dass die viel diese gleichen Metaphern benutzen, zum Beispiel auch Channeling, also das Medium als Kanal für eine Botschaft von der anderen Seite. Edison hat es nicht geschafft, obwohl sein Assistent verstorben ist während des Baus und er eigentlich auf der anderen Seite die perfekte Möglichkeit gehabt hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten, die ersten Aufnahmen von Stimmen von Toten auf einem technischen Medium wurden von Friedrich Jürgensen, einem schwedischen Philosoph, Maler, Archäologe, Linguist, Sänger und Dokumentarfilmer, in den späten 50er Jahren entdeckt. Er hat in seinem Haus Vogelstimmen aufgenommen auf ein Tonband und hatte dann beim Wiederabspielen eine menschliche Stimme entdeckt. Ja, genau, eine Stimme, die ihn persönlich ansprach. Also Friedrich, du wirst beobachtet, sei anscheinend in der ersten sogenannten EVP-Aufnahme zu finden. Also ab 1960 benutzte er dann auf Anraten einer dieser Stimmen das Radio für seine Forschung. Und also das weiße Rauschen vom Radio. Dieses Stimmphänomen in einem Tonband, eine Stimme aus dem Jenseits oder so etwas zu finden, heißt Electronic Voice Phenomena. Ja, genau, zu Deutsch Tonbandstimmen, und zwar weil man anfangs nur auf Tonband aufgenommen hat. Und Jürgensen selbst hat sich dann eben dieser sogenannten Radiomethode verschrieben. Es gibt jedoch noch recht viele andere Methoden, zu diesen Stimmen zu gelangen. Und zwar ist da zum Beispiel die Mikrofonmethode. Das ist einfach die Aufzeichnung eines stillen Raums, wo man dann hofft, dass man beim Wiederabspielen diese Stimmen findet. Die Radiomethode ist, wie gesagt, das Aufzeichnen einer Radiofrequenz, wenn möglich einer fremdsprachigen Sendung. Dann gibt es auch die Methode, die recht neu ist, mittels einem Computerprogramm. Es gibt beispielsweise einen EVP-Maker. Dieses Programm nimmt ein Audiofile, zerhackt es mit einem Zufallsprinzip und setzt es wieder neu zusammen. Und wenn man dort dann zusammenhängende Wörter oder Satzfragmente findet, sind das auch sogenannte EVPs. Genau, also diese technischen Medien sind dann eigentlich die Ablöser von mediumistisch begabten Menschen, die es eigentlich dann sozusagen jedermann ermöglichen, mit den Toten zu kommunizieren, was das Ziel sein soll. Genau, ich glaube, wir hören mal eine Einspielung aus dem riesigen Archiv von Friedrich Jürgensen. Einspielung Nummer 16. Was für Abend, Sonne! Konstantin Raudive, der Jürgensen gelesen hatte und daraufhin auch Forschungen anstellte zum Tonmann-Stimmenphänomen, meinte zu dieser merkwürdigen Form der Aussprache, dass es daran liegt, dass ja Geister keine, also nur noch aus Energie bestehen und keinen Kehlkopf mehr haben, um Sprache richtig zu formulieren. Deswegen würden merkwürdige Satzfragmente dabei herauskommen. Ja. Ich würde sagen, wir spielen einfach jetzt noch eins. Einspielung 29. Einspielung Nummer 4. Ja, vor allem daran, dass man sich ja in eine jenseitige Stimme verlieben kann. Kann man das? Ja. Das glaube ich auch. Ja, das ist, fiel mir also auf bei Lena. Ja, das ist schön, das stimmt. Wenn ich eine solche Stimme höre, dann habe ich also nur ein Bedürfnis, diese Frau ob diesseits oder jenseits kennenzulernen. Verstehe ich. Denn sie war so ungemein eindrucksvoll. Kommissar. Derartig emotionell. Ja, das letzte war die Beschreibung von, war das von Jürgensen eigentlich? Also das Interview, das Jürgensen hatte quasi eine feste Kontaktperson im Jenseits namens Lena. Mhm. Auch eine Opernsängerin, so wie er. Opernsänger meine ich, oder? Nein. Nee? Ja, keine Ahnung. Was man noch dazu sagen kann, ist gerade auch bei Jürgensen, dass dieses Phänomen EVP sich nicht nur auf Radio schlussendlich bezieht, sondern dann auch auf Fernsehen. Also genau auch dort kann man mittels Aufnehmen von sogenannten weißen Rauschen dann keine Stimmen, jedoch Bilder von Verstorbenen entdecken. Auch das hat Jürgensen geschafft. Also eigentlich, glaube ich, kann man in jedem technischen Artefakt irgendwelche Geister heraushören. Geister heraushören. Und es wird auch, glaube ich, eigentlich fast jedes Medium benutzt in der Geisterforschung. Hm. Otto König, Hans Otto König, hat 82, also 1982, im Radio Luxemburg seinen Apparat vorgeführt, den er gebaut hat. Er ist Elektrotechniker gewesen und er hat einen Apparat gebaut aus Oszillatoren mit extrem niedrigen Frequenzen und Licht im Ultraviolett- und Infrarotbereich, sogenannten Theta-Wellen, die bei Menschen auch im Gehirn vorkommen, wenn Menschen entweder im Tiefschlaf sind oder unter tiefer Hypnose. Und er hat dann in Radio Luxemburg in einem Live-Versuch Kontakt mit Geisterstimmen aufgenommen. Und diese Geisterstimme, vielleicht sagst du es, weil die hört sich besser an. Diese Sendung oder was danach kam? Na, was die Geisterstimme mitgeteilt hat. Ja, Otto König macht Totenfunk. Das sei das, was er erhalten hat. Wir haben leider diese Sendung nachrecherchiert, aber nicht gefunden. Haben uns aber entschlossen, dass wir hier auch live auf die Suche nach Stimmen gehen. Wir versuchen live die Radiomethode von Friedrich Jürgensen. Vielleicht sagst du das mit dem Anrufen noch. Ja, also wir versuchen ja dann Stimmen herauszuhören, indem wir sie wiederholen. Und ihr könnt uns sehr gerne dabei helfen, wenn ihr irgendwas erkennt, was euch vorkommt, wie ein Satz, ein Wortfragment oder so, könnt ihr uns anrufen. Das ist die 301 0006. Nochmal 30 100 06. Ja. Na gut, dann sage ich mal, wir versuchen das. Also wir spielen jetzt erstmal ein paar Minuten das Rauschen ein, wo man vielleicht auch schon was hören kann. Und dann versuchen wir, einzelne Elemente daraus hervorzuheben. Genau. War diese Aufnahme. Und jetzt gucken wir mal in diese Aufnahme rein. Ich muss da ein bisschen mit Filtern rumspielen, damit man die Stimmen auch wirklich hört, die da drauf sein sollen. weiter vorne. Na gut, ich glaube, die Geister waren uns nicht wohlgesinnt. Ja, kannst du das nicht nochmal ein bisschen besser filtern? Noch einmal, ja, das höre ich auch. Aber was noch einmal? Na gut. Ich glaube, was Sie nochmals hören wollten, ist eine richtige, gute EVP-Aufnahme. Und jetzt hören wir aus dem Archiv von Raudive, der ein ebenso großes Archiv hat wie der Herr Jürgenson, mit Einleitung ein paar Beispiele. Wieder einmal frage ich meine jenseitigen Freunde, wo meine Tochter, die in Wien ihre Doktorarbeit über den 1856 verstorbenen Gitarrenkomponisten Caspar Merz schreibt, noch Manuskripte finden kann. Wir hören eine Frauenstimme singen. In Wien durchsehen. Meine Tochter spielt unseren jenseitigen Freunden ein Musikstück auf der Gitarre vor. Postwendend antwortet eine Stimme: Hat uns bekommen. Am 16.11.1982 sage ich zu Felix Mendelssohn Bartholdy, dass er nach so langer Zeit nicht mehr viel Interesse an der Verbindung mit mir habe. Eine Männerstimme singt gleich darauf: Viel, viele. Ja, Raudive vertrat die Auffassung, dass es im Jenseits auch eine Sendestation gibt, Radio Peter genannt, von der aus die Verstorbenen, vor allem die verstorbenen Transkommunikationsforscher, also die Forscher mit, also Jenseitsforscher, mit den Lebenden kommunizieren. Also das heißt, Raudive ist dann nach seinem Tod auch zu Radio Peter gekommen. Und wir haben versucht, ihn einzufangen, aber ich weiß nicht, ob wir seine Stimme da gerade gehört haben. Ich glaube nicht. Wir hätten vielleicht besser fragen müssen. Ja, genau. Es gibt so was wie eine Anleitung, dass man zuerst nach guten Verbindung fragt, und zwar direkt den Herrn Konstantin Raudive, weil ja eben er der Chef von Radio Peter im Jenseits ist. Ja, vielleicht jetzt zu dem Stück Paraelektronoia. Paraelektronoia ist ein Hörspiel, welches Felix Kubin 2004 für den WDR produziert hat. Und zwar geht es in diesem Hörspiel unter anderem auch um dieses EVP-Phänomen. Und wir hören einen Ausschnitt, in welchem der Karl Michael von Hauswolf vor allem zu hören ist. Dieser ist Musiker, schwedischer Musiker, und betreut das riesige Archiv von Jürgensson. Und vor allem ist er auch bildender Künstler. Genau, ja. Und er hat das Archiv von Jürgensson dem ZKM als Dauerleihgabe gegeben. 1, 2, 3. Karl Michael von Hauswolf, visual artist, composer of electronic music, curator, everything. Stefan Andriopoulos, Mediengeschichte und Okkultismus. Einspielung Nummer 14. Sound. You still need a reference point for sound. You have much more reference points for visual elements than you have for sonic elements, because we have developed vision a little bit more than we have the listening ability. Warum scannt er ständig seinen eigenen Kopf? Er muss sich vergewissern, dass er noch nicht transakustisch geworden ist. Transakustisch? Dann wäre er unsichtbar. Aha. Erdwellen, das ist eine Kategorie, die am Ende des 19. Jahrhunderts sowohl in wissenschaftlichen als auch in okkultistischen Texten auftaucht. So eine Art Allenraum erfüllender, feiner Stoff, der allerdings kein Gewicht hat. Und in den okkultistischen Texten dient eben die Kategorie des Äthers auch zur Erklärung, wie eine Art psychische oder mentale Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt wird. Das heißt, die sendende Seele und die empfangende Seele werden durch unsichtbare Ätherwellen miteinander. One has to talk about frequencies, because it's all frequencies. Alles dreht sich um Frequenzen, um verschiedene Kombinationsarten von Frequenzen. Wir wissen sehr wenig über ihre Wirkungen auf den Körper, die Natur und so weiter. Drahtlosen Telegrafen gibt es dann eben sehr viele Spiritisten, die dann sagen, nun könnte ja niemand mehr behaupten, dass die Telepathie nicht möglich sei, weil der drahtlose Telegraph eben beweisen würde, dass ja so etwas wie Telepathie dann auch möglich sein müsse. Einspielung Nummer 18. I started to visually and sonically show electricity by amplifying the sound of electricity grid in various countries. The reason was that I just wanted to show that the hearing and the seeing is basically the same thing. Ich habe damit begonnen, in diversen Ländern die Tätigkeit des Elektrizitätsnetzes zu verstärken, um es dadurch hörbar und sichtbar zu machen. Für mich ist Sehen und Hören im Grunde dasselbe. Ich benutze dafür ein Oszilloskop, mit dem ich die 50-Hertz-Frequenz des Stromnetzes auf eine Wand projiziere. Gleichzeitig kann man diese Frequenz dann auch hören. mit allen Neben- und Störgeräuschen. So lässt sich herausfinden, ob es im Stromnetz tote Seelen gibt. Based on that concept, of course, we have the phenomena of a man called Friedrich Jörgensson, a Swedish guy who in 1959 discovered EVP, which is electronic voice phenomena, which means that you are able to record voices from the other side. Hier Konstantin Raudive. Wir hören jetzt einige Stimmenbeispiele, eine kleine Auswahl aus 60.000 Stimmen. Die hier vorgeführten Beispiele gehören meist zur A-Gruppe. Bitte beachten Sie die Vorbedingungen für richtiges Abhören und die Kommentare zu den Stimmen auf dieser Platte. Jede Stimme wird viermal wiederholt. Achtung, jetzt hören wir die erste Mikrofonstimme, die ich am 17. Juli 1965 am Genfersee aufgenommen habe. Ich sage lettisch, Jums jābūt ar mani, das heißt, ihr müsst doch mit mir sein. Eine Stimme entgegnet lettisch, Paresi tabus, Deutsch, so ist es richtig. Bitte aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Der Experimentator sagt, den Geschehnissen nach dem Tode kann weder unser Verstehen noch unsere höhere Intuition oder Urteilskraft folgen. Stimme, er kann aufpassen. Unsere höhere Intuition oder Urteilskraft folgen. Er kann. Ja, das war jetzt am Schluss noch die Anleitung selbst von Konstantin Raudive, wie man solche EVP hören soll. Davor eben, wie gesagt, das Paraelektronoia, das sehr spannende Hörspiel von Felix Kubin, welches er unter anderem auch live vorführt. Und wozu er also eigentlich eine Art Reise durch das Hören unternimmt in einem, wo er sich für also als Charakter in ein Labor begibt und dann sind immer wieder Ausschnitte von jede Menge Musikern und Klangforschern zu hören. Genau. Ja, wir machen jetzt quasi schon Ende. Wir gehen jetzt wieder zurück zu den leiblichen Medien, die auch etwas klarer und nicht so rauschig sind. Und zwar hat Harry Houdini, der bekannte Entfesselungskünstler, zu seiner Zeit auch, also es war wirklich eine sehr verbreitete Strömung, dass man denkt, das Leben ist nach dem Tod nicht zu Ende, der Geist lebt als Energie weiter und man kann irgendwie Kontakt mit ihm aufnehmen. Und Houdini hatte immer Angst, dass er seine Mutter verliert. Und die Geschichte, die ich gehört habe, war, dass er Angst hat, nach dem Tod seiner Mutter zum Beispiel verrückt zu werden aus Kummer. Und deswegen gelernt hat, sich aus Zwangsjacken zu befreien, weil er Angst hatte, dann in die Anstalt eingeliefert zu werden und sich dann nicht befreien zu können. Das war ja auch eine seiner großen Nummern. Und er hatte mit seiner Mutter einen sogenannten Mother Code abgemacht, also ein Codewort, das sie ihm aus dem Jenseits übermitteln sollte, wenn es ein Jenseits gibt. Nachdem die Mutter dann 1913 gestorben war, ist er zu allen möglichen spiritistischen Sitzungen und Seancen gegangen und hat versucht, dort den Code von seiner Mutter übermittelt zu kriegen. Und dadurch wurde er schrägerweise zum größten Antispiritisten und auch von eigentlich Freund von Conan Doyle eher zu Feind, weil er im Endeffekt die ganzen Tricks von verschiedenen Medien aufgedeckt hat, weil sie ihm alle den Muttercode nicht liefern konnten. Und da er ja auch Zauberkünstler war und ja auch wusste, wie man gut trickst, hatte er sehr viele Medien entlarvt. Eins zum Beispiel, eine, die sich Margaret genannt hatte, die war wohl sehr verführerisch und hat die Leute einfach auch schon durch ihre körperliche Präsenz und Charisma überzeugt. Und er war auch Mitglied in einem Zirkel, der halt ein Preisgeld aufgeschrieben hatte für Medien, die einen unter Testbedingungen einen erfolgreichen Kontakt mit der Geisterwelt beweisen können. Dieser Verein wurde dann von Margaret angesprochen und sie sollte getestet werden. Houdini wurde extra von einem jungen Journalisten nicht eingeladen, weil er diese Margaret so toll fand. Und Houdini hat es dann mitgekriegt, ist mitgekommen, fand die Testbedingungen nicht ausreichend und hat dann eine Box für Margaret bauen lassen, aus der nur noch ihr Kopf rausschaute. Und eigentlich war der Raum so, dass es halbdunkel war und es einen schwebenden Lautsprecher gab, durch den die Stimme kommen sollte, glaube ich. Und es waren auch noch so Poltergeistphänomene. Und sie war besessen von einem Geist namens Walter. Und in der Box dann hat Walter angefangen, Houdini zu beschimpfen und Houdini vorzuwerfen, dass er Margaret ja nur reinlegen will und deswegen einen Zollstock neben Margaret in die Box gelegt hat, damit die anderen denken, dass Margaret betrügen würde mit diesem Zollstock. Ja. Houdini hatte dann auch mit seiner Frau einen Code abgemacht, der zehnstellig sein sollte. Und nachdem Houdini am Halloween 1926 gestorben war, versuchte seine Frau dann 10 Jahre lang mit ihm Kontakt aufzunehmen, und zwar jedes Jahr an seinem Todestag mit einem anderen Medium oder mit einer anderen Seance. Und 1929, also er hatte vor seinem Tod gesagt, dass er es innerhalb von 10 Jahren den Code übermitteln würde, wenn es ein Jenseits gibt. Also diesen in einer Seance 1929 hat der Spiritist Arthur Ford oder der wie sagt man, Medium, wie auch immer, hat wohl in einer privaten Sitzung mit ihr den Code, den Muttercode von Houdini durchgegeben, also angeblich Kontakt mit der Mutter gehabt. Die soll der Code soll gewesen sein, Forgive. Und er soll auch den zehnstelligen Buchstabencode durchgegeben haben. Allerdings hat Houdinis Frau, nachdem es Gerüchte über eine Affäre mit dem Magier gab, also mit Arthur Ford, diese Aussage widerrufen, dass es wirklich ein erfolgreicher Kontakt war und dass die Codes richtig waren. Und 1936, nach 10 Jahren, haben wir jetzt eine Aufnahme von der finalen Seance. Genau, wir hören jetzt die letzte Houdini-Seance. Oh, thou disembodied spirits, those of you that have grown old in the mysterious laws of spirit land, we greet thee. We have gathered here at the appointed time. We have complied with all the requirements to enable all of you to make your presence known. Members of the spirit world have long known of the intention of this important gathering tonight. All is in readiness. Please now, the time is at hand. Make yourself known to us. Any of you, please, manifest yourself in any way possible. Please let your united strength and knowledge aid Houdini in coming through. It is the spirit of Houdini we wish to contact. Houdini, are you here? Are you here, Houdini? Please manifest yourself in any way possible. take from this earnest gathering any strength that may be necessary for you to use. Take any vital thing from us that you may need to enable you to carry out your promise of years ago. We have waited, Houdini, oh so long. Never have you been able to present the evidence you promised. And now, this is a night of nights. The world is listening. Harry, your world, your audience. And Bessie is here. Your Bessie, who is part of you for 33 years. She's here, Harry, pleading in her heart for a prearranged sign from you. It means so much to her, to all of us, to the world. Harry, we are all seekers after truth. Please manifest yourself by speaking through the trumpet. Lift it. Lift it. Speak through it. Speak. Speak, Harry. We are watching and waiting, Harry. Levitate the table. Move it. Lift the table. Move it around on it. Spell out a code, Harry. Please. Ring the bell. Let his tinkle be heard around the world. Do it, Harry. Please. Please, Houdini, we are waiting. Bessie is waiting. Oh, thou spirit, your religion is based on love. And by that very token, a love of 33 years that have even entered into eternity. By that love, I ask that you come through with the evidence. By the love of the little silver-haired widow. By the love and esteem of the countless friends. The evidence, Harry. And Houdini, Houdini, Dash is listening in. Dash, Hardeen, your brother has joined us with a circle. He has formed in New York City, 3,000 miles away. He has joined with us to seek the truth. And the circle in Baltimore, Philadelphia is listening in. In Providence, in Chicago, Leonard, who was once a protege of yours. A circle in Portland, Maine, and in the faithful city of Detroit. In Victoria, Canada, Tacoma, Rockford, Oakland, San Francisco, all over the world, all joining in. Come through, Harry. And Houdini, Colonel Harry Day, member of the British Parliament, has formed a circle in London, England. Colonel Day was your closest boyhood friend. Houdini, you must come through. And at the bottom of the world, Australia, the country where you made history, has joined in. We are crying to high heaven, to the powers that be. We are crying in one mighty magnetic voice from every corner of the earth, and the hearts and minds of the multitudes are centered here tonight. We want the evidence, the truth, in the name of humanity and love. If there is communication from the great beyond, come through with the evidence. Then followed calm and silent meditation. And again, intense and dramatic soul pleading, in which Mrs. Houdini joined Dr. Saint. But no sign of Houdini. Spiritland did not send a single emissary. At last, Dr. Saint, in a voice that broke, asked, Mrs. Houdini, the 0 hour has passed. The 10 years are up. Have you reached a decision? Yes. Houdini did not come through. My last hope is gone. I do not believe that Houdini can come back to me or to anyone. After faithfully following through the 10-year Houdini compact, using every type, medium, and seance, it is now my personal and positive belief that spirit communication in any form is impossible. I do not believe that ghosts or spirits exist. The Houdini shrine has burned for 10 years. I now reverently turn out the light. It is finished. Good night, Harry.